Arbeit FM. Es ist 4 Uhr. This is a journey into sound. Thank you. Geht ja wieder gut los hier, oder? Future Self mit Guess Again im Ragnar Atari Remix. Ragnar Atari, wer kennt ihn nicht, ne? Herzlich willkommen, eine Neuausgabe von Elektro Royal. 2 Stunden lang elektronische Tanzmusik mit Martin Böttcher. Viele, viele, viele gute Tracks habe ich heute wieder mit dabei. Wobei man ja sagen muss, die Sendung ist nach wie vor 2 Stunden lang. Wie viele Tracks oder wie viel mehr Tracks will er denn da spielen? Ja, außerdem sage ich das jede Woche. Und es stimmt ja auch jede Woche. Jede Woche gute Musik mit dabei. Hier zum Beispiel ein Track von Local Suicide, diesem in Berlin lebenden Duo, haben sich zusammengetan mit dem argentinischen Produzenten Skelesis. Der Track, den wir hören, Surface of the Sun. The surface of the sun. Kurz und knackig, Surface of the Sun, Local Suicide und Skeleses zusammen. Gibt es auch noch in einer anderen Version, in der Neu-Romancer-Version. Die sparen wir uns noch ein bisschen auf, vielleicht für nächste oder übernächste Woche. Die klingt weicher, sehr viel weicher. Ihr merkt es schon, harter Beginn, schneller Beginn, technoider Beginn hier bei Elektro Royal. Ja, heute ist mal ein bisschen anders als sonst. Heute wird nicht langsam lange gefackelt. Hier geht's gleich zur Sache. Später werden wir vielleicht ruhiger. Vielleicht. So ganz genau kann ich das im Vorhinein immer nicht sagen, weil die Reihenfolge der Tracks und selbst die Auswahl der Tracks, die steht noch nicht fest. Das ist nicht so, wie man es manchmal macht, dass man sich einen Plan macht, eine genaue Liste und das dann so abarbeitet. Nee, ich verstehe das hier eher so wie so ein DJ-Set. Vor der Sendung wird immer die virtuelle Plattentasche gepackt mit 20 bis 100 Tracks und daraus wird dann ausgewählt. Je nach Stimmung, nach meiner Stimmung. Und das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Andererseits muss man sagen, diese Sendung, sie läuft ja nicht nur am Samstagabend immer in der Erstausstrahlung zwischen 20 und 22 Uhr, sondern sie läuft ja auch doch mal mitten in der Nacht als Wiederholung, in der Nacht zu Sonntag, am Dienstag früh. Und dann hören viele Leute diese Sendung, viele Freundinnen und Freunde von Byte FM diese Sendung aus dem Archiv heraus. Und da weiß man ja dann gar nicht, zu welcher Uhrzeit das passiert. Also, es gibt einen guten Grund, warum ich auf mein Bauchgefühl vertrauen muss, weil ich es nicht besser weiß. So, und das bringt uns zu Doxen und dem Track Runner. FM. Wie ihr euch denken könnt, finde ich diesen Track richtig, richtig gut, weil er hart, schnell und irgendwie trotzdem melodisch ist. FRYTL, Frittle, vielleicht spricht man es so aus, ist der Künstler oder die Künstlerin, die dahinter steckt. Der Track selber heißt Enigma, ist ein Rätsel. Frittle schreibt selbst auf der Soundcloud-Seite, dass das so eine, ja, fast so ein bisschen Techno meets Trance ist, aber eben dann nicht Trance, ne, sondern nur so eine melodische Seite da reinkommt. Dieser Track selbst zu finden ist auf einer Compilation des Labels New Kids Record, NKR. Und das ist die New Kids Record Volume 1 Compilation. Noch viele andere Tracks drauf, aber den hier, den fand ich am besten. Ja, hat mich auch ein bisschen erinnert an was anderes, nämlich an einen Track, der noch nicht so alt ist, von Octave One, The Bearer, der Scream Remix. Auch der harter Techno plus so eine Melodielinie, die mich nicht mehr loslässt, seitdem ich sie vor einigen Monaten zum ersten Mal gehört habe. What words? Halbe Stunde geballert. Octave One, The Bearer im Scream Remix. Halbe Stunde geballert bedeutet aber auch, dass es jetzt vielleicht mal Zeit wird, ein bisschen zu entspannen. Zumindest ein kleines bisschen. Hier ist Weiß mit seinem Track Out of the Blue in einem weiteren Remix, nämlich im Franz Matthews Remix. So ein bisschen träumerisch geht's da zur Sache. FM. To Resist von Lupe hier im Radio Edit. Das bedeutet, es gibt auch eine lange, eine Extended Version. Das hier ist die kürzere. Habe ich noch nie im anderen Radio gehört. Außer hier vielleicht bei uns. Aber nee, bei uns auch noch nicht. Ich habe den Track nämlich noch nicht gespielt. Und ich kann mir nicht vorstellen, wo er sonst noch laufen würde bei Byte FM. Wobei es die eine oder andere Sendung gibt natürlich, die sich auch mit elektronischer Musik auseinandersetzt. Vielleicht nicht über die ganze Zeit, aber immer mal wieder. Klaus Vier gräbt ja auch ab und zu gerne was raus. Und die anderen Kolleginnen und Kollegen. Es ist schön, das dann zu hören oder schön, dem so nachzuspüren. Wir gehen ins Land der Nichtmenschen, wo auch immer das sein soll. Land of the Non-Human heißt der Track von Luigi Gori und Larsun Hesch. Das Ganze ist der Aryan Remix. We'll be right back. gerade gesagt, der Track heißt Land of the Non-Human, aber nein, er heißt Land of the Non-Humans. Also Mehrzahl offensichtlich. Luigi Gori und Larsson Hesch. Pangea, mir ist so, als hätte ich das vorletzte Mal erzählt. Ne? Das ist der ehemalige Superkontinent, wo, wenn man so möchte. Die ganzen einzelnen Kontinente, die wir jetzt so kennen, die waren mal eine einzige Masse und dann sind dann so voneinander weggeschwommen oder auseinander haben sie sich bewegt. Man muss jetzt nicht glauben, dass das innerhalb von ein paar Stunden passiert ist, sondern es hat sich über Jahrmillionen abgespielt. Und Pangea ist auch der Künstlername des Künstlers, Künstlerin, den wir jetzt hier hören. Und der Track, den wir hören, ja, da werden einfach mal die Kanäle gewechselt. Changing Channels. Und direkt danach gibt's was ganz Verspieltes, Breakbeat-artiges von Fume. Change. FM. To touch you so many times. interessanter Track mit einer ganz interessanten Geschichte, und zwar einer sehr langen Geschichte. Es gibt in Belgien, ich weiß nicht, ob es ein Label ist oder einfach nur eine Bandcamp-Seite, sie nennen sich jedenfalls Cramped Electronic Archive, und sie bringen ja so Sachen aus den 80ern und 90ern wieder heraus, gucken durch ihre Archive so durch und schauen, was man da vielleicht rausbringen könnte, was sich lohnen könnte. Und da ist unter anderem diese EP von Fume dabei, die Fume EP. Fume, so ein Duo, was damals eher so, sagen wir mal, intelligenten Drum and Bass gemacht hat oder irgendwie so nach vorne gedacht hat. Das war nicht so stumpf, sondern haben versucht, das Ganze mit Bedeutung aufzuladen. Und einer dieser Tracks von damals, also jetzt wieder veröffentlicht, So Many Times. Man hört es natürlich ein bisschen, wie da die Samples so reingehauen werden. Das ist nicht ganz State of the Art, wie man es heute machen würde, aber es ist. Ja. Halbzeit. Dann hören wir doch nochmal rein, was gerade so aktuell ist, also was zeitgemäß wäre, wie man mit Jungle, Drum and Bass, Breakbeat so umgehen kann. Ein Track, der mir nach wie vor viel Spaß macht, auch wenn er schon etwas älter ist, im Sinne von ein paar Monate alt. Hier ist Nia Archives. Bayana von Nia Archives. Schön, oder? Das hier ist Musik von Barut, und zwar sein Azadi-Track. Barut mit Azadi. Ron, beschrieben Rone, das ist ja ein französischer Produzent, Artist, ich glaube auch ein Live-Artist, kein DJ. Und er macht schon ziemlich lange Musik, hat sich in der Zeit so ein bisschen weiterentwickelt. Oder sagen wir mal so, hat am Anfang auch eher so ein bisschen auf den Dancefloor geschielt. Aber das scheint so ein ganz kleines bisschen vorbei zu sein. Es geht eher um elektronische Musik, die so eine Reise antritt. Aber ab und zu holt er sich dann eben doch jemand dazu, der einen Remix zum Beispiel macht von einem Track, der sonst gar nicht so einen richtigen Beat hat. Und auf einmal klingt der wie für den Dancefloor gemacht. Hier ist Ron mit Ghosts im Daniel Avery Remix. the sleeping car. My baby's gone. My baby's out for a while. Up and down the Temkin stairs. I run not to think about the state of affairs. Thank you. ziemlich schön produzierter Track des Deutschproduzenten Schleppgeist. Eigentlich heißt er Sebastian Geist, aber Künstlername Schleppgeist. Der Track heißt Odessa. Ich bin immer so schlecht mit den Texten. Ich weiß nicht genau, um was es geht. Aber klar, der Titel, das ist Odessa, Hafenstadt im Süden der Ukraine. Der Gesang selber stammt, glaube ich, nicht von Schleppgeist, sondern hat sich da jemand dazugeholt. Sound Q, so heißt er. Ihr hört Elektro Royal hier bei Byte FM, jetzt mit Musik von Detroit's Filthiest. Return of the Mac, Detroit's Filthiest. Der Mann kommt aus Detroit. Ach nee, schau mal einer an. Wer hätte das bei diesem Namen gedacht? Auch er taucht hier relativ oft auf. Aber es gibt eigentlich nur einen Detroiter, der immer auftaucht. Und heute ist sein Name ein unaussprechlicher, aber er steht natürlich in der Playlist. Der Sound spricht einmal mehr für sich selbst. This recording is a collection of unintended indiscretions. Bite FM. Melodic House von Souvenir, ein Track namens Noctali. Wenn mich nicht alles täuscht, Souvenir in Frankreich zu Hause, ein Produzent mit italienisch-portugiesischen Wurzeln. Ebenfalls in Frankreich zu Hause, Sabrina Belaouel hat vor kurzem ihr Al-Hadre-Album herausgegeben. R&B meets elektronische Musik, so könnte man das so ein bisschen zusammenfassen, in französischer Sprache meistens. Jetzt sind Tracks daraus geremixt worden oder ein Track daraus ist in verschiedenen Remixen herausgegeben worden. Jar, der Jar-Track. Ich habe mich entschieden, das Original zu spielen, beziehungsweise den Edit. Der ist zwar kurz, er ist nicht so danceable, aber er ist unglaublich schön. Sabrina Belaouel mit Ja. Über den folgenden Tracks, da weiß ich wirklich gar nichts. Kann nur die drei Sachen wiedergeben, die mit dem Audiofile mitgeliefert wurden. Artist Name Protection. Der Track selber heißt Thirst Shrine und findet sich auf einer Veröffentlichung, weiß nicht, ob es eine LP oder eine EP ist, namens Seeds 2. Nicht mal das Plattenlabel. Ich guck mal, ob ich das noch rausfinde. Aber der Track selber ist ganz gut. Keine Ahnung, ob der alt oder neu ist. Er hört sich beides an. Ach, guck mal an, gar nicht so uninteressant, wer dahinter steckt, hinter diesem Track. Also wie gesagt, Projektname Protection, der Track selber heißt Thirst Shrine. Und jetzt habe ich nochmal gesucht und gefunden, der Protection ist ein Duo. Der eine ist Ian Cook von den Churches und der andere ein Musikerproduzent namens Scott Patterson, der mir jetzt nicht so viel sagt, aber die... Ja, werden demnächst wahrscheinlich dann ein ganzes Album oder so veröffentlichen, könnte ich mir vorstellen. Der Track ist neu. Er ist neu, er ist am 7. Juli veröffentlicht worden. Guck mal an. Ja. Seeds 2 EP heißt das ganze Ding. Feier für diejenigen, die sowas noch im Plattenladen kaufen wollen. Ich glaube, es gibt es gar nicht mehr im Plattenladen. Ihr hört Elektro Royal hier bei Byte FM und ja, wir trudeln so langsam aus, aber das heißt nicht, dass ich jetzt langweilige Musik spiele. Im Gegenteil. Oh, jetzt gibt's wieder Ärger. Mila Stern ist das mit einem Track namens Five Finger Discount im Cameo Remix. Kommt erst am 8. September heraus und läuft jetzt hier schon 2 Wochen vorher bei Byte FM. Aber ich begreife mich auch eher so wie eine Sendung, zum Beispiel wie bei BBC 6 oder so, wo die DJs schon vorab Tracks zugesteckt bekommen, so in der Hoffnung, spiel mal, und alle fiebern dann vielleicht schon drauf hin. Es gibt ja nicht mehr so viele Elektrosendungen im deutschen Radio. Ich behaupte, wer hier läuft, da hört die halbe Welt hin. Ja, die halbe Clubwelt. Vielleicht ist das aber auch nicht so. Vielleicht sind wir hier so unter uns, was aber auch völlig okay ist. Es bleibt trotzdem gute Musik natürlich, die ich hier für die letzten Minuten noch so rausgesucht habe. Vielleicht spielen wir erstmal einen Track, der zeitlich, zumindest in die Erstausstrahlung dieser Sendung, aber das hatten wir vorhin ja schon mal, gar nicht passt. Der heißt nämlich Midnight Symphony. Das ist der Raphael Cerato Remix. Der Track selber stammt von Oliver Marschak und Visual Giant und ist eine Hymne der Nacht. Ja, kann man, glaube ich, so sagen. We'll be right back. Schöner Track, reißt dann irgendwie mit. Haben wir ja zum Schluss hier doch noch die Kurve bekommen, oder? Es fing hart an, es wurde gefühlig und hier zum Schluss noch so ein mitreißendes, melodisches und trotzdem nicht langweiliges Ende. Wobei Ende, es gibt noch einen Track, er stammt von Blotter Tracks, heißt Octopi, mit Doppel-I am Ende. Weiß nicht, sind das dann mehrere Oktopusse, wie wir vielleicht sagen würden? Das ist was zum Nachdenken. Bis zum nächsten Mal, denn diese Sendung ist damit vorbei. Mein Name ist Martin Böttcher. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Show. Hier im Programm von Byte FM kommen hochklassige Musiksendungen im Anschluss. Da kann man sich drauf verlassen. Ist nämlich immer so. Macht's gut, bis dann, ja. Tschüss. What it was. Kinda. just hanging out.